Beruf meines Vaters aufgingen und natürlich auch mit dazugehörten. Denn die Ehefrauen wurden, so hat es die Frau Genscher einmal, der Genscher war Außenminister, gesagt, wer einen Diplomaten heiratet, heiratet seinen Beruf mit. Und das war für meine Mutter in der Nachkriegszeit eigentlich selbstverständlich, denn da half man und vor allem, wenn man ins Ausland ging, musste man mit zupacken. Und das Zupacken bestand bei meiner Mutter und bei uns natürlich auch darin, viel, viel Tische zu decken. Das heißt, es gab sehr, sehr viele schön gedeckte Tafeln und sehr, sehr viel nette, sehr oberflächliche Gespräche eigentlich über gar nichts, über viele, viele kleine Anekdoten, die wir alle zum Schluss auch eigentlich auswendig konnten, denn unsere Eltern haben sie uns auch immer wieder erzählt und es waren amüsante Dinge, die die Menschen fröhlich machen und natürlich so eine Gesellschaft auch ein bisschen belebten und das war natürlich das Wichtigste. Reisen gehörte natürlich auch dazu und Erzählungen über Reisen, die haben sich natürlich viel über die Pensionierung meines Vaters hinweggehalten. Und meine Mutter wurde dann auch zur Reiseschriftstellerin, was natürlich wunderbar war, denn wir haben damit auch Erinnerungen an die schönsten Jahre, die sie mit meinem Vater dann in Paris verbracht hat und wir immer zu Besuch waren. Also für uns waren die Weihnachten auch immer wieder im Besuch der Wohnung der Eltern ein großes Glück und eine schöne Zeit und vor allem auch weitere Erinnerungen, die wir dann mit uns tragen. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei unserer heutigen Sendung. Ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag und ich wünsche, nicht Weihnachtsfeiertag, sondern jetzt haben wir natürlich das neue Jahr. Also einen wunderbaren Jahresanfang des Jahres 2022. Ich hoffe, Sie sind gut rübergekommen und hatten auch ein bisschen Freude an Silvester und haben da auch ein bisschen was gefeiert. So, und jetzt, wie gesagt, die Geschichte der Diplomatenfrau Anneliese Schmidt und mein Vater hieß Dr. Otto Schmidt und beide haben uns natürlich viel auch mit im Ausland dabei gehabt und so sind wir also auch in diesem Haushalt groß geworden, der mit so viel anderen Menschen bestückt war, die immer kamen und gingen, so wie die Freunde, so wie die Menschen im Allgemeinen. Ich habe von meiner Freundin in der Volksschule einen Poesiespruch ins Album geschrieben bekommen und der heißt, das war die Karin Badura übrigens, wer sie vielleicht noch kannte, und sie schrieb mir hinein, verlasse dich auf dich allein und niemals auf die anderen, denn du wirst immer bei dir sein, indes die Freunde wandern. Und mit diesem Spruch möchte ich Ihnen sagen, so geht es auch im Diplomatenleben. Man hat 1000 Weihnachtskarten, aber die kommen aus aller Welt. Die Freunde sind oft nicht da, wo man sie gerne möchte, auf dem Sofa nebenan oder bei sich, sondern sie sind überall auf der Welt. Aber man ist sich doch sehr verbunden. Viel Freude bei unserem Gespräch und ich sage Ihnen nochmal frohes neues Jahr. Ihre Susanne Nielsen. Weihnachtslieder und zuweilen erzählte Mutter Geschichten aus ihrer Kinderzeit, während der Heim mit Kindern sehnte. Oft kamen mir schon morgens beim Bettenmachen die Tränen, und wenn ich sie weinen sah, dann heulte ich derart laut und heftig mit ihr, dass sie erschrocken innehielt und flüsterte: Sei bloß ruhig, Annelies, wenn das die Mutti hört. Und so beruhigten wir beide uns immer wieder. Am frühen Nachmittag ging die Familie gemeinsam in die Dorfkirche, wo man Freunde traf und sich ein frohes Fest wünschte. Nach Hause zurückgekommen, setzte sich Vater vor der Bescherung ans Klavier und spielte in vollen Akkorden Weihnachtslieder. Wenn dann schließlich stille Nacht von weitem aus dem Grammophon ertönte, durften wir endlich das Weihnachtszimmer betreten. Bis auf die oberste Spitze flackerten die vielen Lichter am Baum. Zunächst übergaben wir Kinder unsere sorgsam eingepackten Geschenke und sagten die von Luise einstudierten Gedichte auf, nicht ohne hin und wieder einen Blick auf den ausgezogenen Esszimmertisch zu werfen, auf dem all die wunderbaren Gaben liebevoll ausgebreitet lagen. Für mich war stets die neue Puppe das Beglückendste, während das kostbare Tafelsilber, welches von den Großeltern und Paten regelmäßig geschickt wurde, kaum Beachtung fand. Rosemarie, die Ältere, war anders geartet. Für sie spielten Kleidung und Bücher eine wesentlich größere Rolle. Und das Puppenspielen endete meist schon mit dem letzten Ferientag. Hingegen bereitete ihr das Glas mit Mixed Pickles aus dem Pressauer Paket von Omi Gretchen besondere Freude. Voller Heiterkeit endete der heilige Abend immer dann, wenn unser Vater umständlich Vorbereitungen für die Blitzlichtaufnahmen traf. Die Teppiche wurden zusammengeholt, eine Schnur durch das Zimmer gespannt und ein Pufferttütchen drangehängt. Der Fotoapparat wurde aufgestellt und die Familie von dem Baum platziert. Ein Surren des Zeitauslösers, ein greller Puff-Puff an die Zimmerdecke, ein Klick und alles war vorbei. Der Effekt auf den Fotoabzügen war dann stets das gleiche. Vater schien hinter dem Baum zu stehen, weil er sich zum Schluss noch dazugestellt hatte. Danach wurde der Baum mit all dem süßen Naschwerk geplündert. Wir durften ausnahmsweise etwas länger auftreiben und nahmen schließlich die schönsten Spielsachen mit ans Bett. Ja, die schönsten Spielzeuge nimmt man noch ans Bett und wenn Sie an die Weihnachtszeit im Weihnachtszimmer denken, dann hätte man vielleicht singen oder sagen können, ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all, zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht hier bei des Lichtleins hell glänzendem Strahl in reinlichen Windeln das himmlische Kind, viel schöner und holder als Engel es sind. Da liegt es, ach Kinder, auf Heu und auf Stroh, Maria und Josef betrachten es froh. Die redlichen Hirten knien betend davor, hoch oben schwebt jubelnd der Engeleinchor. O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, erhebet die Händlein und danket wie sie. Stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freuen, stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein. Und weil das so schön passt, jetzt hier im Anschluss an diese Geschichte, kommt jetzt das Lukas-Evangelium, gelesen von mir und für Sie alle und sicher etwas, was Sie in den Kirchen hören. Und Sie wissen ja, dass es an den Sonntagen in der Vorweihnachtszeit jeweils Gottesdienste gibt in der ganzen Westflorida-Gegend, deutsche Pfarrer mit deutschen Geschichten und vor allem deutschen Predigten und erinnert an die Wichtigkeit dieser Jahreszeit, wo man doch füreinander da sein muss. Und da wird das Lukas-Evangelium oft gesprochen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzet würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war.

habe ich im Winter im Kurhaus in Wiesbaden getroffen und sie sagte, ich muss Ihnen unbedingt dieses schöne Gedicht vortragen. Und dann kamen wir natürlich ins Gespräch. Ihr Mann wurde schon ganz ungeduldig und sie hat mir erzählt von ihrem Backen mit Enkeln und wie schön diese Kinder das finden. Und da wären wir wieder dabei bei der Kindheit und bei den schönen Weihnachtserinnerungen, den Wintererinnerungen und natürlich auch dem Plätzchenbacken. Und danach hören Sie eine ganze Reihe von Weihnachtserinnerungen von anderen Menschen, von Menschen aus dem Osten, aus Berlin und aus der Zeit, wo die Eltern noch Briefe aufbewahrt haben, die sie selber erhalten haben, nämlich aus Feldpostbeständen von unserer früheren Mitarbeiterin Christiane Frerichs. Dein Gedicht, Geschichten und so weiter und so weiter. Für sie ein ganz großes Weihnachtspaket mit vielen, vielen Erinnerungen über Ton, nämlich über unsere Sendung. Ich freue mich, wenn Sie jetzt mit mir eine Reise in den deutschen Norden machen, nämlich mit dem Gedicht auf Plattdeutsch. Kiegeis war das der Himmel so rot, dat sind der Engels, der backt das Brot, der backt der Weihnachtsmann sin Stuten, für alle Lütschen lecker snuten. Nu flinkt der Dallas an das Bett und lächst sie hin und weiß recht nett. Denn der Weihnachtsmann steigt vor der Tür und wat die Engels hef backt, dat schild sie probieren und schmeckt die dat gut, so hört sie dat gern. Ach, wenn noch man erst Weihnachten wär. Schön. Und wir müssen sagen, dass also das auch wirklich Plattdeutsch ist. Kann man das ein bisschen übersetzen für diejenigen, die gar keins können? Ja, das kann man durchaus. Also guck mal, wie der Himmel rot ist. Die Engel backen das Brot. Die backen den Stuten vom Weihnachtsmann. Und was die Engel gebacken haben, das soll man probieren. Und wenn einem das gut schmeckt, dann hören sie das gern. Also was der Engelsheft backt, das sollt ihr probieren. Was die Engel gebacken haben, das sollt ihr probieren. Und schmeckt ihr das gut, so hört sie das gern. Also sie freuen sich darüber zu hören, das hat geschmeckt. Und dann backen sie auch noch mehr. Und dann heißt es zum Schluss, ach, wenn doch mal erst Weihnachten wäre. Also ich kenne das, dass die, wenn man in die Wolken schaut und die sind so rot unten angehaucht, dass das die Engelchen sind, die backen. Also ich kenne nicht das Gedicht, aber ich kenne, dass das herkommt, dass man das schaut und denkt an die Wolken. Ja, ja, ja. Und das kommt sicher aus dem Norden, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das im Allgemeinen vielleicht eine Übertragung ist, dass man sich sagt, also wenn der Himmel so blutrot ist, da muss ja jemand was backen. Ne? Aber in diesem Falle hier passt das ja auch wunderschön zum Gedicht, dass die Engelchen die ganzen Plätzchen backen. Wir kriegen ja früher die Plätzchen auch überhaupt nicht dauernd zum Essen, sondern meine Mutter backte die Plätzchen mit uns und dann wurden die in eine große Blechtrommel getan und wurden auf das Fenster Brett gestellt und dann hat sie diese Plätzchen versteckt und wir kriegten dann am Nikolaustag auf einem Teller, einen Schuh fand sie sehr unappetitlich, und dann kriegten wir auf unserem Teller, den jeder hinstellen durfte, davon ein paar Plätzchen und das war alles während der ganzen Adventszeit und erst Weihnachten kam diese Gebäcktrommel dann raus und dann hatte das Christkind das gebracht. Das ist Ihre Kindheit. Haben Sie das weitergeführt? Haben Sie selber auch gebacken und die Kinder ja, auch? Ja, ich habe nicht nur mit meinen Kindern selber gebacken, sondern ich habe gesehen, dass die Kinder im Allgemeinen diese Freude am Backen haben, aber dass die Eltern keine Zeit mehr dafür haben. Und als meine Kinder klein waren, kam ich dann auf die Idee, ich könnte parallel dazu in der Volkshochschule einen Kinderbackkurs einrichten. Und dann habe ich das also der Volkshochschule vorgeschlagen und kriegte auch gleich eine Schulküche zur Verfügung gestellt. Und dann war die Anmeldung und es war so gewaltig, dass ich 3 Kurse nebenan da laufen hatte und alle Kinder wollten gerne backen und dann trugen sie es ja nach Hause. Das war für die Kinder wunderbar, dass sie backen und ausstechen. Es ist ja wichtig, dass sie kreativ sein können und wir haben das gemacht, also vom Teig anmischen bis zum Ausstechen und Backen und dann in der Tüte nach Hause tragen. Also die Kinder waren überglücklich. Das habe ich gemacht, weil ich gesehen habe, dass so viele Kinder das nicht mehr gemacht haben, zu Hause nicht mehr kennengelernt haben. Ne? Dann wünsche ich Ihnen viele, viele Plätzchen, die von den Enkeln gebacken werden, ja, oder mit Ihnen und eine schöne, schöne weiße Weihnacht. Ja. Ja, ich habe gerade am Sonntag wieder Besuch gehabt von einem Enkelkind mit dem Vater und sie hat vorher gesagt, oh, dann ist er so langweilig, dann unterhältst du dich nur mit dem Opa. Und dann habe ich gesagt, ich habe gerade einen Teig, machst du mit mir gerne Plätzchen backen? Und dann haben wir gleich gebacken und sie hat die ganze Dose mit nach Hause genommen. Also so kann man eben Kinder retten vor diesen langweiligen Erwachsenengesprächen. Ja, und sie können wahrscheinlich auch dabei backen und sich unterhalten. Ja, ist es. Und dann haben wir noch auf dem Klavier zusammen gespielt. Naja, also Sie sind bestimmt nicht die typische Omi. Und da können sich nur die Kinder bedanken. Nicht nur die eigenen, sondern auch die erweiterte Familie, die Sie da geschaffen haben. Und die Frauen von den kleinen Jungs, die Sie angelernt haben, die werden sich noch mal so freuen. Und zwar ihr ganzes Leben lang. Also wir dürfen uns alle bei Ihnen bedanken. Dankeschön. Das ist nett. Jetzt machen wir den Sprung in eine deutsche Veranstaltung in Florida und lassen uns von Christel und Werner Winzek ihre Kindererinnerungen an die Weihnachtszeit erzählen. Mein Name ist Christel Winzek, geboren in Mecklenburg, war die einzigste Tochter und meistens waren wir dann mit den Nachbarnkindern zusammen, damit wir ein bisschen mehr Freude am Weihnachtsfest hatten. War das denn ein großer Hof oder waren Sie in der Stadt? Nein, in der Stadt, ja. In die Stadt? Bützow. Ja. Und was haben Sie gemacht zu Weihnachten? Sie waren mit den Kindern zusammen und haben Sie da einen Weihnachtsbaum gehabt? Weihnachtsbaum, Bescherung. Und meistens gab es eine Gans. Schön. Ja. Und die wurde selbst geschlachtet oder haben Sie die vom Metzger nach Hause gebracht? Vom Metzger nach Hause gebracht, ja, ja. Und Ihr Mann ist Berliner? Waren Sie schon immer Berliner? Ich bin ja in Berlin geboren, in Neukölln, Rixdorf. Ah, und sagen Sie mir doch mal Ihren Namen dazu. Werner Winzek, ja, ja. Und ich bin geboren in 32. Die Hebamme ist noch ins Haus gekommen damals. Okay. Ja, ja. Und hat sie mit rausgeholt, das auch schon? Ja, mitgeholfen. Ich musste aber mithelfen. Nicht so. Ganz alleine ging es nicht. Und wir waren 4 zu Hause. Und Weihnachten war immer so. Vater war, wir hatten hier nur Stube und Küche und einen Korridor. Und da spielte sich alles ab. Die Küche war Essen, Familienraum und was dort. Das Schlafzimmer, da haben wir alle zu zweit, jeder in ein Bett geschlafen, weil wir nicht Raum waren. Und Vater war in dem Schlafzimmer und hat den Weihnachtsbaum fertig gemacht. Nicht? Wir wussten das aber nicht. Und war die Tür verschlossen. Wir sind immer auf dem Fußboden gegangen, haben unten durchgeguckt, ob wir was sehen konnten. Und dann mussten wir wieder in die Küche zurück. Auf einmal hat es vorne geklingelt. Wir waren im 4. Stock, haben wir gewohnt. Und jeder Mieter hatte ja eine Klingel. So, wir waren 4 Mieter, 8 Mieter auf einer Etage. Wir waren Mietskaserne. So, da hat es geklingelt. Wir sind nicht zur Tür gelaufen, um die Tür aufzumachen. Wir wussten nämlich, dass der Weihnachtsmann da war und alle ins Schlafzimmer und da war der Tannenbaum. Nicht? Und Vater hat vor der Tür gestanden. Wir wussten das ja als Kinder nicht, dass das Vater war. Die haben wir da stehen gelassen. Und dann mussten wir jeder Weihnachtslieder singen. Also Gedichte haben wir nicht aufgesagt, aber wir mussten Weihnachtslieder singen. Und dann hatte jeder wenigstens ein Geschenk gehabt. Ja. Was haben Sie denn zum Beispiel bekommen? Also ich habe jetzt erst gestern darüber wieder gesprochen, dass ich mich so erinnern kann. die deutschen Bierwagen, die hatten immer zwei Pferde und die waren die großen Holsteiner, wie hier die Budweiser. So eine, da war immer ein braunes, Halbliter. Ja, Halbliter, ein hellbraunes und dunkelbraun. Ich habe ein Pferd bekommen. Ach, das habe ich gehütet. Ich weiß nicht, wie ich mich damit beschäftigt habe, aber... War das ein großes Pferd? Meinst du ein echtes Pferd oder ein kleines Pferd? Oh, ja, also so ein 30 Zentimeter. Mit Geschirr dran, weiß und so. Hat nicht gereicht für das ganze hier Spann. Ich habe ein Pferd. Und das, also, wir haben uns sozusagen verliebt da drin. Nicht? Und das war gut, bis es mal das Bein abgebrochen hat oder das Schwanz. Nicht? So, das war unser. Und dann gab es einen bunten Teller und da hat jeder die gleiche Anzahl Pfeffernüsse, Lebkuchen, Herbstchen. Jeder von den Kindern. Wir haben mal geguckt, wer hatte mehr. Nicht? Aber wurde abgezählt. Ja. Weihnachtsmann, Papa wusste. Ja. So, und dann vorher hat man natürlich ein Festessen. Da gab immer Pfefferkuchen. Weihnachten gab es immer Fisch, Karpfen. Das war unser Weihnachtsessen. Und Weihnachten direkt gab es auch immer Gans oder Ente. Enten haben wir selber gezüchtet, aber Gans haben wir gekauft. Nicht? So, und Klöße, das war ja Tradition. Nicht? Und wir machen das heute noch. Klöße, bloß die Gans, die lassen wir mal sein. Nicht? Ein bisschen fett. Ja. Heute sagt man Cholesterinspiegel, früher nicht. Ist furchtbar. Jetzt, nach wo wir uns alles erlauben könnten, müssen wir davon wegbleiben. Nicht? So. Aber sonst, wir haben eine schöne Kindheit gehabt und das war jedes Jahr dasselbe. Nicht? Und Vater hat immer auf letzten Moment den Weihnachtsbaum gekauft. Dann hat er einen Holzbohrer genommen, hat in den Stamm Löcher gebohrt und hat andere Zweige genommen, darin gesteckt, damit der Baum voll aussah. Ja. Also der hat den Schiefen gekauft und hat ein bisschen gerade gemacht. Für einen halben Preis gekauft, nicht. Und es war immer der schönste Weihnachtsbaum, weil Vater hatte Lametta immer eins nach dem anderen aufnehmen und die nicht so aufgeschmissen. Er hat jeden Zweig hat er geputzt mit Lametta und das hing da. Haben Sie da noch Fotos von? Was? Gab es da Fotos von dem? Nee, gab es nicht. Wir hatten eine Kodak-Kamera, diese Kasten, nicht? Aber die existiert. Das ist alles durch die Luftangriffe abhandengekommen, nicht? Vernichtet. So, da haben wir keine Erinnerung mehr. Schade. Und wie lange sind Sie jetzt in Amerika schon? Ja, Sie werden lachen. Ich habe Deutschland in 52 verlassen. So, ich bin hier jetzt schon seit 57, so das sind 63 Jahre, nicht? Und gibt es da noch Erinnerungen, beziehungsweise Sie irgendwelche Traditionen mitgenommen haben, dass Sie jetzt hier machen? Alle. Den Weihnachtsbaum wird geschmückt wie zu Hause. Gibt es für Sie auch einen bunten Teller? Ja? Nein, leider nicht. Gibt es da Kinder, die Sie beschenkt haben? Nein, Ihre eigenen? Oh ja, früher ja, aber die sind jetzt drei. Aber die sind alle verstreut und so sind wir beide alleine. Weiter. Ja, so ist es. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest. Ebenfalls, Dankeschön. Ja, ich danke auch, ne? Viel Glück oder viel, ein frohes Fest und viel Glück ins neue Jahr. Wir werden uns ja nicht sehen. Dankeschön. Ja, bitte. Danke. Tja, wieder gibt es Weihnachtsplätzchen in dieser Geschichte, die den Kindern natürlich am meisten Spaß machen. Und da geht es um Gerechtigkeit. Hat einer mehr oder nicht? Und Mutter muss wohl sehr gerecht gewesen sein, denn daran erinnert sich Werner Winzeck. Aber auch an Karpfen und Weihnachtsgans und Klöße wird erinnert. Und für andere sind die Erinnerungen mit ein bisschen mehr Wehmut verbunden. Den Briefen aus der Gefangenschaft, die unsere Christiane Frerichs vorliest. Mit diesen Briefen verbindet sie natürlich das Bewusstsein, dass es uns doch heute gegenüber diesen Zeiten und diesen Briefen außerordentlich gut gehen mag. Janik, Christiane, du hast mir was mitgebracht, und zwar so einiges über Weihnachten. Es ist ganz schön, wenn man mal so rüberkommt und sich was findet. Und das ist eigentlich ein Brief. Und dieser Brief, von dem wolltest du mir was erzählen. Was ist mit dem Brief? Ich habe mich heute Morgen ein bisschen hingesetzt und habe nach vielen Jahren mal wieder den kleinen Stapel aufgemacht, den meine Mutter über die Kriegszeit hinweg gesammelt hat, in roten Weihnachtsbändchen zugebunden, mit viel Liebe aufgehoben. Und zwar sind es Briefe, Feldpostbriefe meines Vaters und Kriegsbriefe meines Großvaters, die mir ganz schön zugesetzt haben eigentlich. Und ich wollte was raussuchen, das sich mit Weihnachten verbinden hat lassen. Und ich habe ein kleines Feldpässchen gefunden. Und ich hoffe, dass ich das ohne Tränen lesen kann. Aber es soll vielleicht auch zeigen, dass es uns heutzutage so gut geht und man sich doch mal ein bisschen vielleicht erinnern sollte, wie die Zeiten waren und wir es doch mit Glückseligkeit die Tage feiern können. Und es gibt doch eine ganze Reihe von denen, die uns jetzt zuhören, die das auch miterlebt haben. Ja, und zwar ist eigentlich keine Feldpost, ist eigentlich aus der Gefangenschaft. In Russland steht noch drauf UdSSR Moskau, Rotes Kreuz mit Zahl und so weiter. 31.12.46. Und es heißt hier, mein liebes Schelmchen, und das ist meine Mutter, Brief, Weihnachten erhalten, allergrößte Freude. Gratuliere herzlichst zum Geburtstag. Wie und wovon lebt ihr? Über Heidemarie sehr erfreut, Sehnsucht übergroß, erhoffe baldige Heimkehr. Gute Gesundheit, Grüße Mutter, Anni, 1000 Küsse, dir und Heidemarie, in großer Liebe, dein Göchlein. Das war mein Vaters Kosename. Man konnte eigentlich ganz wenig schreiben, eigentlich nur eine kurze Karte, nicht? Das ist also, ja, es waren immer nur Karten hauptsächlich. Also diese ist sehr kurz. Es waren andere dabei, wo die Zahlen sehr zusammengeschoben wurden und man die Worte wenig entziffern kann. Und dann auch mein Großvater, seine Briefe waren noch in Altdeutsch geschrieben, von dem ich zwar noch in der Grundschule gelernt habe, aber sie haben immer schwieriger werden zu entziffern. Mhm. Ja, das ist die deutsche Schrift, das ist immer schwierig. Ich habe sie auch noch so gerade als Schönschrift gelernt und so. Ja, also ich kann sagen, meine Mutter hat sicher auch so ein Päckchen Briefe, obwohl ihr Vater nicht in Gefangenschaft war, sondern das war dann Feldpost. Das waren also Briefe aus der Zeit, wo... Auch ein Waisenhaus war nach dem Krieg noch ein Ort, wo sich die Kinder über unerwarteten Zuspruch sehr, sehr freuen konnten. So die gereimte Erzählung aus der nordamerikanischen Wochenpost von mir vorgelesen. Und da geht es um ein Marburger Waisenhaus im Jahre 1945, wo Folgendes passierte. Und hier haben wir eine Dame, die über Weihnachten 1945 im Waisenhaus geschrieben hat. Wer das noch nicht gehört hat oder gelesen hat in der nordamerikanischen Wochenpost, den lesen wir es jetzt vor. In Marburg an der Lehn im Waisenhaus, da schauen die Kleinen traurig zum Fenster hinaus. Sie warten sehnsüchtig auf den Weihnachtsmann, der ihnen vielleicht was Schönes bringen kann. Die Not ist hier groß und der Weihnachtsmann kommt heute nicht. Traurig die liebe Schwester zu den Kleinen spricht. Kommt alle in den großen Raum, wir haben einen Weihnachtsbaum. Wir zünden jetzt ein paar Lichtlein an, dass das Christkind uns sehen kann. Dann singen wir dem Kindlein ein Liedchen fein. Es hat doch heute Geburtstag und wird sich so freuen. Traurig gehen die Kleinen in den Raum zurück. Voller Tränen und Kummer ist ihr Blick. Keine Eltern, keine Liebe, kein Weihnachtsmann. Was man als Vierjährige alles ertragen kann. Da plötzlich ein großer Krach und Lärm vor dem Hause. Alle laufen zum Fenster und schauen hinaus. Vor vielen Autos steht ein rot gekleideter Weihnachtsmann. Viele Säcke, Kisten und Körbe umgeben ihn dann. So viele junge, lachende Soldaten schleppen alles herein. Die Kinder jubeln, wie schön kann doch Weihnachten jetzt sein. Sie singen so eifrig und sagen ihr Gedicht. Und der Weihnachtsmann jetzt lachend spricht. Die amerikanischen Soldaten wollten euch doch erfreuen. Zu Weihnachten sollen alle Waisenkinder glücklich sein. Sie haben euch alle ihre Rationen gespendet und viel mitgebracht zu Weihnachten. Da darf keiner hungrig sein, denn es ist stille heilige Nacht. Die Kinder erhielten Spielzeug. Spielzeug, Schokolade und Kuchen. Sie durften alles sehen und versuchen, mit selig strahlenden Äuglein, mit schokoladenverschmierten München klein, zog das große Glück ins Waisenhaus ein. Für die Schwestern war Kaffee, Berliner und Dosen noch da. Und da so viel übrig und das nächste Waisenhaus so nah, für die großen Kinder dort war noch so viel da. Auch im angeschlossenen Altersheim konnten alle glücklich sein. Die Alten genossen ihr Tässchen Kaffee nach Jahren so sehr und alle genossen die Schokolade, die Berliner und so manches mehr. Zum Schluss sangen alle dankbar Stille Nacht, Heilige Nacht, denn durch die Güte der jungen amerikanischen Soldaten wurden 200 Waisenkinder und 50 alte Leute satt, glücklich und froh nach den schweren Kriegsjahren gemacht. God bless America, Erika Beinauern. Wie gesagt, das in der nordamerikanischen Wochenpost. Red? Als wir die Sendung kurz vor Weihnachten 2001 in Florida aufnahmen, waren da mit dabei Christiane Frerichs, Therese Thielke und Dagmar Rast. Sie fragte ich alle, wie sie in ihrer Kindheit Weihnachten erlebt hatten. Jetzt möchte ich gerne mal hören, habt ihr eine Kinderzeit gehabt und wie war Weihnachten bei euch zu den Kinderjahren? Christiane oder Therese, wer immer? Weil die Kinderzeit war sehr schön bei uns und wie gesagt, wir haben Weihnachten immer sehr bedächtig gefeiert und mit allem drum und dran und die ganze Gemeinde hat mitgemacht und wie ich noch hier in Ulm, oder ja, bei Ulm. Wo kommst du her genau? Genau, von Schwendi. Schwendi. Ja. Und ich war ziemlich interessiert immer in Spielen und wir haben dann Weihnachtsspiele gemacht jedes Jahr und das war immer sehr hübsch. Das also Krippenspiel, man sieht ja Aufführung. Ja, Aufführung. Und dann kam auch bei Dagmar Rast wurde an Weihnachten die traditionelle Bescherung mit dem Bimmeln eines Glöckchens begonnen. Und das war dann immer die schönste Zeit und war recht glücklich und ich erinnere mich wirklich gerne an die Zeit. Das ist schön, das kann man dann für seine eigenen Kinder ein bisschen nachmachen. Ja, und es kommt auch immer wieder durch und ich habe auch viele amerikanische Kinder in meinem Haus gehabt, die die Tradition so mitbekommen haben, weil die Amerikaner ja erst am 25. eigentlich feiern und viele erzählen mir jetzt, dass sie auch, wo sie auch älter sind, in den Teenage-Altern, dass eben das so gemütlich und besinnlich immer war und so häuslich und fröhlich und sie sich an unsere Weihnachtszeit gerne erinnern. Aha, aber nicht umgestellt. Das heißt, dass die jetzt auch am 24. feiern, das haben sie also nicht noch. Nein, also das haben sie dann doch beibehalten, fanden das aber toll, dass wir alle die Geschenke schon am 24. bekommen und ich habe ihnen immer gesagt, dass zu den deutschen Kindern kommt der Weihnachtsmann, also den St. Nikolaus, immer schon einen Tag früher. Mhm. Und da kommen sie zuerst hin, denn erstens mal ist Deutschland östlich, da geht die Sonne zuerst auf und also auch zuerst unter, also kommt der Weihnachtsmann zu den deutschen Kindern zuerst und weil wir eben die deutschen Mütter haben, kommen sie in Amerika auch zuerst. Und das fanden sie natürlich schrecklich. Das ist also immer noch schnell nach Deutschland. Also hier sagen alle, aha, aber das ist sehr interessant. Ich finde es immer toll, wenn man etwas erklären kann. Ich habe lange Diskussionen gehabt mit deutschen Kindern. Wer kommt denn da zu euch? Ist es der Weihnachtsmann? Ist es das Christkind? Wer ist denn der Nikolaus? Also bei denen ist es jetzt so, weil es alles so international geworden ist und weil dieser Santa Claus dazwischen geraten ist und weil das ja also ein Hybrid ist. Man weiß ja nicht so recht, ist es der Nikolaus, ist es der Weihnachtsmann? Und die Kinder sind also völlig durcheinander heutzutage und können sich das selber auch nicht mehr so ganz erklären. Also, ach, das klingt eigentlich ganz schnell raus, Hauptsache die Geschenke sind dann da. Ja, ich glaube, das ist schon das Wichtigste. Aber man muss ja auch mal gucken, wen man dann, darauf fragen kann. Und wie gesagt, wie ich also schon beim Knecht Ruprecht sagte, also mit der Route, das ist da nicht mehr so drin. Also das ist heute also überhaupt nicht mehr en vogue. Also man verprügelt heute die Kinder nicht mehr, aus egal welchen Gründen. Das also mein Sohn hat da sein ganzes Leben lang gehofft, dass er doch endlich mal eine Route bekommt. Ja, in Deutschland kriegt man Routen, da hängen Weihnachtsornamente dran. Also vielleicht kannst du das mal so. Er wollte nur einfach mal sehen, wie das nun läuft. Aber sie sind nicht beschieden worden. Ja, inzwischen ist er wie alt? 22. Ja, das muss er dann also irgendwie in der hofft immer noch. Vielleicht. kann auch noch vorlesen. Süßer, die Glocken in die Klingen. Du hast gesagt, das klingt so schön, wenn man es vorliest. Das ist wie ein Gedicht. Das ist wieder ganz anders, als wenn man singt. Ja. Also süßer, die Glocken in die Klingen, als zu der Weihnachtszeit. Grad, als ob Engelein singen, wieder von Friede und Freud. Wie sie gesungen in seliger Nacht. Wie sie gesungen in seliger Nacht, Glocken mit heiligem Klang, klingt die Erde entlang. Und wenn die Glocken dann klingen, gleich sie das Christkindlein hört, tut sich vom Himmel dann schwingen, eilet hernieder zur Erd. Segnet den Vater, die Mutter, das Kind, segnet den Vater, die Mutter, das Kind, Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde entlang. Und das ist zwar mal geschrieben von Wilhelm Kitzinger. Hab auch mal in Kitzingen gewohnt, so vielleicht war Herr Kitzinger sogar von Kitzingen. Und du selber kommst aus dem süddeutschen Raum? Ich bin aufgewachsen in München, geboren in Altötting, ganz heilig. Dann musst du ja auch den Nürnberg, beziehungsweise die ganzen Weihnachtsmärkte, da gibt es in München ja bestimmt auch einen großen Christkindlmarkt, oder? Oh ja. Ja, ja. Und wann warst du das letzte Mal da? Oh, auf dem Christkindlmarkt, das ist schon lange her. Schon lange her. Ich habe Angst, ich kriege Heimweh, wenn ich nach Hause fahre. Ah. Ich habe mich so eingewohnt in Amerika, dass es die Erinnerungen sind schön. So, und ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich darf mich bedanken, dass Sie diese Geschichte angehört haben. Und schauen Sie beim nächsten Wochenende wieder rein. Bei uns jeden Sonntag eine neue Sendung. Und ich wünsche Ihnen einen tollen Start ins Jahr 2022. Möge es ein gesundes Jahr für Sie sein. Und ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg und Glück. Und viel Schaffenskraft und viel Energie, auf dass wir alle über die letzten Jahre hinweg vielleicht in eine Richtung arbeiten, die uns alle Glück und Frieden und Freude bringt. Und am Mikrofon, wie immer, Susanne Nielsen. Und der Technik ist unser Produzent Bill Davidson. Wir beide wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye, seien Sie nett zueinander. Und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Achtung, we have a special announcement from the German Radio Show. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. All of us here at the German Radio Show would like to wish a special happy birthday to Annalisa Smith. It's her birthday. So without further ado, let's all say... Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. V